Victoria und Marianne brauchten nur wenige Minuten. Dann erreichten sie am Ende der Straße ein recht großes Gebäude, auf dessen Hof einige Kinder spielten. Da kommt jemand. Ja? Guten Morgen, entschuldigen Sie die Störung. Was kann ich für die jungen Damen tun? Wir kommen vom Mayfield-Pensionat. Wir wollten fragen, ob Schwester Constantia vielleicht die Zeit hätte, uns einige Fragen zu einem ehemaligen Waisenkind zu beantworten. Da muss ich Sie erst fragen. Kommt erst einmal herein. Dann folgt mir bitte. Wartet hier einen kurzen Augenblick. Entschuldigen Sie, Schwester Constantia. Hier sind zwei junge Damen, die einige Fragen an Sie hätten. Sie kommen vom Mayfield-Pensionat. So? Schicken Sie sie herein, Schwester Sophia. Ich empfange sie gerne. Kommt herein. Schwester Constantia nimmt sich Zeit für euch. Danke, Schwester Sophia. Sie können jetzt gehen. Ich werde meine Aufmerksamkeit nun dem reizenden Besuch widmen. Sehr wohl, Schwester Constantia. Was führt euch zu mir? Wir wollen nicht lange stören. Wir recherchieren für eine Hausarbeit. Es geht um eine ehemalige Schülerin des Pensionats, die einige Jahre hier im Waisenhaus aufgewachsen ist. Um wen handelt es sich? Agnes Wilbur. Agnes, ich erinnere mich. Armes, kleines Ding. Sie hatte wahrlich kein erfülltes Leben. Sie soll verbrannt sein. Ja, das war eine tragische Geschichte. Moment, ich habe da noch eine Fotografie von dem Jahrgang, wo sie auch mit abgebildet ist. Hier an der Wand hängen meine Mädchen. Seit 1905 habe ich hier alle Jahrgänge. Ein Geschäftsmann aus dem Dorf bezahlt jedes Jahr einen Fotografen, der die Mädchen im Hof ablichtet. So, mal sehen. Meine Augen sind nicht mehr so gut, aber auf dem Gruppenbild von 1906 oder 7 müsste sie sein. Seht hier, in der hinteren Reihe, ganz am Rand, da steht sie. Sie war ein hübsches Mädchen. Das war sie. Und sie hatte wundervolles feuerrotes Haar. Und wann ging sie von hier fort? Ich meine, sie war 9 oder 10, als sie uns verließ. Ein Halbbruder ihrer Mutter hatte sie ausfindig gemacht. Er war ein Amerikaner, ein ziemlich unsympathischer Mann. Er entschied, dass für die Erziehung von Agnes die Lehrkräfte des Mayfield-Pensionats Sorge tragen sollten und bezahlte monatlich für ihre Unterbringung. Hat er sie denn nie besucht oder sie für die Ferien zu sich geholt? Meines Wissens nach nicht. Schließlich wurde wohl auch das Geld nur noch unregelmäßig geschickt. Und kurz darauf kam sie dann auch bei dem Brand um ihr Leben. Oh, so spät ist es schon. Ja, wir müssen nur leider aufbrechen. Sonst bekommen wir nur noch die Reste des Mittagessens. Dann eilt euch, Mädchen. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte. Es ist schön, dass Agnes nicht ganz in Vergessenheit gerät. Falls ihr sie besuchen wollt, sie liegt auf dem Friedhof hier im Ort. Ich komme leider nur noch selten dorthin. Die Beine machen nicht mehr so mit. Das werden wir machen. Und wir werden einen schönen Blumenstrauß für sie pflücken. Gleich heute Nachmittag.